Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, Donnerstag, den 21. August 94. Nächstens, Dienstagabends, werde ich mit Humboldt in Weißenfels eintreffen. Das ist alles, was ich wagen konnte, da ich erst heute Mittag zum ersten Mal wieder nach einer 20-tägigen Unpässlichkeit auf die Gasse gekommen bin. Suche es also möglich zu machen, dass du etwa abends zwischen 7 und 8 dort eintreffen und ein paar Tage bleiben kannst. Ich bin voll Verlangen, dich wiederzusehen, und diese Tage werden ein Fest für mich sein. Ich verspare bis dahin alles Übrige. Dein SCH. Die Witterung wird auf mein Kommen gar keinen Einfluss haben, und nichts als ein sehr ernstliches Übelbefinden kann mich abhalten, in welchem äußersten Fall Humboldt allein kommt. Da wir kein Wirtshaus in Weißenfels kennen, so werden wir uns nach dem Besten erkundigen, welches du auch beobachten kannst. Und so finden wir uns gewiss. S.